Hier ist NDR 2. Träume können beglücken, sie können aber auch quälen. Nach biblischer Weisheit gilt, Träume sind nichts und machen einem schwere Gedanken. Wilfried Rott ist der Frage nachgegangen, welche Bedeutung die Bilder haben, die im Schlaf an uns vorüberziehen. Hören Sie den Beitrag, den Seinen gibt's der Herr im Schlafe. Jeder Mensch träumt, ja sogar die Tiere träumen. Das ist wissenschaftlich bewiesen und unumstritten. Aber damit hört die Sicherheit bei den Träumen, diesen treuen Gefährten unseres Schlafs, auch schon auf. Denn wenn es darum geht, was diese Träume eigentlich bedeuten, ja, ob sie überhaupt etwas bedeuten, da gibt es mehr als eine Antwort. Was zum Beispiel soll der folgende Traum für mein Leben bedeuten? Ich bin in einem großen, dunklen Raum. Plötzlich tritt eine Frau herein. Sie hat eine große Schere in der Hand, schneidet mir die Haare vom Kopf. Ich springe auf, merke plötzlich, dass ich in einer Kirche umherirre. Ich verlasse die Kirche fluchtartig, draußen empfängt mich blendende Helle und mein Chef, der freundlich zu mir sagt, so, mein Sohn, gefällst du mir. Was fängt man mit einem solchen Traum bloß an? Wie geht man mit ihm um? Man kann sich damit begnügen, eine Illustrierte zur Hand zu nehmen, die gerade eine Serie veröffentlicht, Träume, was sie uns verraten. Dann ist alles ganz einfach. Herumirren, das heißt, ich suche eine richtige Entscheidung. Nacktheit, das heißt, ich habe Angst, mein wahres Ich könnte zutage treten. Schere, ich habe Angst, dass jemand etwas von mir will. Wem das nicht reicht, der kann zu einem Traumbuch greifen, sei es zum großen arabisch-ägyptischen Traumbuch oder zum echten Zigeunertraumbuch, das auch noch die Glückszahlen für das Lottospiel mitliefert. Wem das alles zu obskur und altertümlich erscheint, dem präsentiert sich das Lexikon der Traumsymbole in modernerer Form. Erst vor wenigen Jahren erschienen, bringt es nicht weniger als 6.520 Symboldeutungen. Hier ist die Kirche ein Symbol für ein Opfer, die Schere bedeutet eine durch eine Frau verschuldete Trennung und ein kahler Kopf, dass man im Kreis gelehrter Menschen viel Erfolg haben wird. Man kann natürlich dies alles, wie ich meine mit gutem Recht, als unbegründeten Hokuspokus abtun und sich an Psychotherapeuten wenden, die ja so etwas wie moderne Traumexperten sind. Aber auch hier ist uns wenig Eindeutigkeit beschert. Ein Anhänger Sigmund Freuds wird auf die Sexualsymbolik des Traums hindeuten. Haare, das ist männliche Potenz, Schere, Schneiden, das ist Kastration und die Frau ist dann wahrscheinlich die Mutter, die einem die frühkindliche Sexualität verwehrt hat und der Chef ist natürlich der Vater, der sich über seinen entmannten Sohn freut, der ihm kein Konkurrent mehr ist. Ist der Therapeut aber ein Anhänger von C.G. Jung, neben Freud, einer der bedeutendsten Tiefenpsychologen, so würde ich wahrscheinlich erfahren, dass ich mich auf der Suche nach religiöser Erkenntnis befinde, die ich im Schoß der traditionellen Kirchen nicht mehr finde. Das sei ganz klar, denn ich will ja im Schlaf einen klaren Kopf und strebe aus der Dunkelheit ins Helle. Nüchtern eingestellte Mitmenschen werden dagegen mit einem Blick auf meine überlangen Haare einfach meinen, wenn man so dringend zum Friseur müsste, würden auch sie vom Haareschneiden träumen und das helle Licht war nichts anderes als die Morgensonne, die mich kurz nach diesem Traum auch tatsächlich geweckt hat. Das sind nur Andeutungen dessen, was man alles hören kann, wenn man sich bei Licht besieht, was man bei Nacht geträumt hat. Eine letzte Gewissheit über Träume zu gewinnen, ist bei so viel Deutungsvielfalt natürlich unmöglich. Aber man kann doch lernen, mit diesen Träumen zu leben, sie für sich nutzbar zu machen. Neben vielen Büchern habe ich für diese Sendung auch Traumexperten gefragt. Einer von ihnen ist der Theologe Friedrich Wilhelm Lindemann, der als Leiter des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung von Berufswegen gleich doppelt mit Träumen beschäftigt ist. Denn nicht nur in der Psychologie spielen die Träume eine große Rolle, sondern auch in der Religion. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob wir, wenn wir unseren Träumen nachgehen, nicht unser Unterbewusstes aufwühlen, dass wir besser ruhen ließen. Viele Leute nehmen Träume nicht ernst, nach dem Motto, Träume sind Schäume und können damit auch ganz gut leben. Aber bevor man sagt, Träume ernst zu nehmen, sei sowas wie im Kaffeesatz stottern, würde ich gerne meinen, Träume können zum Bodensatz unserer Existenz gehören, zum Bodensatz unseres Lebens. Denn in den Träumen bekommen wir ja Zugang zu dem, was uns innerlich bewegt, und zwar so bewegt, dass es im normalen Tagbewusstsein uns nicht zur Verfügung steht, sondern eben dann, wenn die Kontrollgrenzen, die ja jeder hat, wenn die gelockert sind nachts im Schlaf, dann meldet sich das, was in uns rumort, will ich mal sagen, was uns beschäftigt über das Einschlafen hinaus. Insofern ist es bestimmt sinnvoll, sie ernst zu nehmen. Natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, Träume lesen möchte wie ein Orakel und sich von ihnen abhängig macht und nicht mehr nachdenkt darüber, was sie bedeuten könnten, sondern sie sozusagen als Schicksalssprüche aus dem Unbewussten nimmt, aber meistens sind sie ja zum Glück gar nicht so eindeutig, dass man sie so nehmen könnte, dann würde ich das für gefährlich halten, weil es dazu verleiten könnte, dass man nur noch in einer Fantasiewelt, nicht mehr aber in der Realität lebt. Allerdings eindeutig sind unsere Träume nie. Und sie waren es nie. In der jüdischen Tradition wird von einem Rabbiner erzählt, der 24 Traumdeuter aufsucht und jeder gibt ihm eine andere Deutung seiner Träume und jede Deutung trifft zu. Und bei den modernen Tiefenpsychologen ist es nicht viel anders. Bei Sigmund Freud bedeuten die gleichen Trauminhalte oft ganz Verschiedenes, bei C.G. Jung wieder etwas ganz anderes. Kein Wunder, dass ein Kritiker unserer Tage urteilt, die Traumdeutung nach den Methoden der Psychoanalyse sei nichts anderes als eine moderne Form der Wahrsagerei, eine ungesicherte, halsbrecherische Methode, eine wahrere Wahrheit über den Menschen zu erraten. Es könnte naheliegen, Träume nicht ernst zu nehmen, weil sie nicht eindeutig sind, weil in ihnen anscheinend nichts letztendlich Gültiges zu erfahren ist. Die Frage ist, wie jetzt letztlich gültig bestimmt wird. Wenn ich, wie das in den Anfängen der Psychoanalyse geschah, ein Symbolregister herstelle und sage, jeder Bleistift, jede Zigarre ist Penis, jeder Schuh ist Vagina, dann komme ich nicht weiter, hat man gemerkt. Es gibt also keine objektiven Symbolbedeutungen, sondern, und da ist jetzt ja nur von der psychoanalytischen Deutung des Traumes die Rede, diese Deutung hängt immer davon ab, wie sehr der Träumende seinen Traum, die Trauminhalte, selbst zu entschlüsseln versteht unter Anleitung des Analytikers und sie in Verbindung bringen kann mit dem Tagesgeschehen, das sich im Traum niederschlägt und möglicherweise dann auch mit seinen eigenen frühen Erfahrungen, die im Traum wieder zugänglich werden und den darin verarbeiteten Wünschen und Ängsten. Allerdings, das will ich nicht verschweigen, ist es bekannt, dass die Analysanden je nach Schulrichtung auch träumen. Das ist natürlich eine nachdenkenswerte Erscheinung und die einen auch allererst kritisch sein lassen sollte gegenüber einem festen inhaltlichen Deutungsarsenal. Ich glaube, man kann es niemandem verargen, der trotz allem seine Zweifel an der Traumdeutung hat. Man kann aber auch jeden verstehen, der an die Möglichkeit von Traumanalysen glaubt. Denn weder die naturwissenschaftlich orientierten Traum- und Schlafforscher, diese schärfsten aller Kritiker der Traumdeutung, noch die Tiefenpsychologen konnten ihre Ansichten bis heute schlüssig beweisen. Von einer allgemein anerkannten Theorie des Traums kann man bis heute nur träumen, wie kürzlich ein Journalist formulierte. So willkürlich oft die psychoanalytischen Traumtheorien anmuten, so unergiebig sind die Erkenntnisse über den Traum, die mit den Methoden der modernen Naturwissenschaften gewonnen wurden. Durch Messungen der Gehirnströme und der Augenbewegungen während des Schlafes konnte man zwar erforschen, dass es in einer Nacht mehrere Phasen gibt, in denen man träumt, aber dabei blieb es auch schon. Das als Sensation gehandelte Forschungsergebnis, dass Menschen, die immer in diesen Traumphasen geweckt wurden, schwere psychische Störungen davontragen, der Traum also tatsächlich so etwas wie ein Reinigungs- und Heilbad der Seele sei, erwies sich als falsch. Kein Mensch wird wahnsinnig, wenn er nicht träumen darf. Die neueste Theorie lautet, dass es während eines Traums zur spontanen Aktivierung einzelner Hirnpartien kommt, zu denen sich das Bewusstsein sinnvolle Geschichten zusammensucht. Gerade der Praktiker, der Mensch, der helfen will, mit ihren Träumen besser fertig zu werden, kann mit solchen Erklärungen wenig anfangen. Er weiß, dass das Besondere am Traum nicht die zufälligen Bilder sind, sondern jene fantasievollen Erscheinungen und Abläufe, die für das Leben, für die Problembewältigung sehr wichtig sein können. Wünsche sind ja physiologisch bedingt zu erklären. Insofern ist dieser Einwand, es seien nur Nervenreflexe, finde ich nicht sehr sinnvoll, denn die Frage ist ja, wie ich mit den Reflexen und wie ich mit den Impulsen und den Wünschen umgehe. Im Wesen der menschlichen Wünsche liegt es, dass Hemmungen der Wunscherfüllung, dass Hindernisse der Wünsche übersprungen werden, dass Hemmungen geleugnet werden, sodass häufig in Träumen eben die Wunscherfüllung geträumt wird. Das ist illusionär sehr häufig, aber wenn man es jetzt richtig versteht, dann kann man zum einen durch den Traum wahrnehmen, was man eigentlich gerne möchte, was man sich ersehnt, was man wünscht und was man vielleicht gar nicht mehr zu wünschen wagt angesichts der Realität und der Einschränkungen, die man im Alltag erlebt, notvoll erlebt. Nun ist es aber wichtig, nicht in eine Traumwelt abzufahren, sondern den Wunsch als Wunsch zu verstehen und nachzugucken, wo sind die Hindernisse und wie kann ich mit diesen Hindernissen und meinem Wunsch umgehen und ihn realisieren. Diese fantasievollen Träume, die über unser Denken, unsere Erfahrungen hinausreichen, haben die Menschen von alters her beschäftigt und auch von alters her zu vielen Missverständnissen Anlass gegeben. Bei allen Völkern und in allen Kulturen wurden und werden Träume als konkrete Omen genommen. Sollen wir also unseren Träumen blind folgen, können wir uns darauf verlassen, dass uns das richtige, ja das eigentliche Leben im Traum begegnet, getreu nach dem biblischen Motto, den Seinen gibt's der Herr im Schlafe? Ich denke, der Spruch, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, hat viel Weisheit. Er wird meistens trivial verstanden, als ob man nicht arbeiten müsse dafür. Aber wenn sich etwas querlegt, wenn man etwas unbedingt will und gerne erarbeiten möchte, dann ist das ja sehr quälend. Genauso wie wenn einem nichts einfällt. Man muss was produzieren, es fällt einem nichts ein. Ist ja außerordentlich quälend. Und nun ist die Frage, gehe ich in irgendwelche Scheinaktivitäten oder überlasse ich mich diesem Zustand, dass sich im Moment nichts einstellt, dass etwas quer steht? Nehme ich dieses Stück verordneter Passivität sozusagen in Kauf und benutze es als Chance. Das ist der Witz dabei. Und genauso könnte man sagen, die Träume sind ein Stück verordneter Passivität. Und kann man sie nicht hinnehmen als eine Äußerung über das, was in mir geschieht und damit umgehen? Wer sich freilich nur ein wenig mit Träumen beschäftigt hat, ja, sich nur ein wenig an eigene Träume erinnert, weiß, dass ein Traum keineswegs nur ein angenehmes Eintauchen in eine Welt der Fantasie sein kann. Angstträume können quälender sein als jede Wirklichkeit. Auch wer schon längst der Schule entwachsen ist, hat Prüfungsträume voller böser Lehrer. Auch wer scheinbar mit seiner Umwelt in Einklang lebt, wird im Traum von finsteren Gestalten verfolgt, sieht sich unangenehmen Situationen ausgesetzt und ist froh, wenn er aufwacht und merkt, dass eben alles nur ein Traum war. Was rät hier der Psychologe? Also Angstträume zeigen doch zunächst, dass eben ich irgendetwas außerordentlich befürchte. Und dann ist es doch vernünftig, wenn man wieder wach ist, diese Befürchtung sich mit hellen Augen anzuschauen und die Situation genau zu betrachten und versuchen herauszufinden, was ist Realität, was ist meine Fantasie von dieser Realität, wie gefährlich ist mir die Realität, wie gefährlich mir meine Fantasie und wie kann ich bewusst auf die Gefahr, wenn sie wirklich besteht, zugehen oder weglaufen, jedenfalls mich darauf einstellen, mich schützen, so gut es geht. Von jeher wurden Träume mit Religion in Verbindung gebracht. Sie wurden dabei ebenso als Botschaften Gottes gedeutet wie als Eingebungen des Teufels. In der Bibel finden sich ebenso selbstverständlich Traumdeutungen wie Warnungen vor den Träumen. Der Religionskritiker Sigmund Freud wollte keine Verbindungen zwischen Traum und Religion sehen. C.G. Jung wiederum sah gerade im Traum den Quell aller Religion und eine Verbindung zur Religion. Was kann dazu heute ein Psychologe sagen, der gleichzeitig Theologe ist? Träume stellen einen Bereich dar, der jenseits unseres individuellen Wachen und damit auch kontrollierbaren Bewusstseins und Denkens liegt. Sie sind sozusagen transzendent, sie stellen sich ein, sie werden uns zugefügt und insofern finde ich das gar nicht so abwegig, obwohl das ja gar nicht zu beurteilen ist, wenn man sagt, da spricht eine andere Welt, da spricht Gott zu mir. Zu Zeiten des Alten Testaments gab es hoch angesehene Traumdeuter, Spitzenwissenschaftler ihrer Zeit. Josef steigt durch seine Fähigkeit, Träume richtig zu deuten, zum engsten Ratgeber des Pharao auf, wird so etwas wie Ministerpräsident und das, obwohl er selbst sagt, es sei eigentlich Gottes Sache, Träume zu deuten. Aber da er sich als Mann Gottes versteht, traut er sich auch die Traumdeutung zu und sein Erfolg gibt ihm recht. In unseren Tagen sind Traumdeuter nicht so hoch angesehen und um ein hochrangiger Politiker zu werden, muss man weniger die Nacht- als die Tagträume der Wähler nicht nur zu deuten, sondern vor allem zu verwirklichen wissen. Aber noch immer ist alles, was mit dem Traum zu tun hat, eine komplizierte Wissenschaft. Die Traumlehren von Sigmund Freud oder C.G. Jung sind dicke Wälzer. Die Bücher, die über diese Traumlehren geschrieben wurden, sind kaum noch zu zählen und stellen doch nur einen kleinen Ausschnitt dessen dar, was heute mehr oder weniger wissenschaftlich über Träume gesagt wird. Unser ganz alltäglicher, fast banaler Umgang mit Träumen scheint dabei zu kurz zu kommen. Den schlichten Träumer kann seinen Träumern gegenüber ebenso viel Unsicherheit überkommen wie jenen Schläfer, den beim besten Willen keine erinnernswerten Träume heimsuchen. Müssen auf ihnen nicht die vielen klugen Bücher und Abhandlungen über Träume schwerer lasten als selbst der schlimmste Albtraum? Was kann ihnen ein Psychologe raten? Dem kann man sagen, dass das Achten auf die Träume auch eine Übungssache ist. Und es ist oft so, dass zum Beispiel Analysanten pünktlich zur Analyse träumen in der Nacht vorher, damit sie dann was haben. Und sonst nimmt man sie einfach nicht wahr und sie verschwinden wieder. Aber wenn man darauf achtet, dann bleiben sie einem im Gedächtnis und dann, also ich mache das dann ganz gerne, dass ich sie mir notiere auch. Oder manchmal ist ja so, dass man einen Traum gehabt hat, der einem nun besonders gut in eine bestimmte Lebenssituation zu passen scheint. Und dann finde ich eigentlich so ganz schön, wenn man das humorvoll zur Kenntnis nimmt. Nicht jeder Traum lässt sich so leicht in unser Leben einordnen. Aber der Rat von Friedrich Wilhelm Lindemann, dass es vor allem darauf ankommt, den Bezug zwischen den Traumbildern und dem eigenen Leben und dessen aktuellen Problemen herzustellen, ist wohl ganz besonders wichtig. Alle ernsthaften Psychologen, Psychotherapeuten werden auf das Umfeld des Traums, auf die Lebenssituation ihres Klienten größten Wert legen. Träume isoliert zu deuten, das ist die Sache von obskuren Traumbüchern und Traumdeutern. Deshalb wurden hier auch kaum Träume erzählt, um nicht den Eindruck zu erwecken, man könnte sie für sich betrachten und erklären. Den einen oder anderen Traum wird jeder für sich alleine deuten und einordnen können. Oft wird er dazu nicht in der Lage sein und braucht dann die Hilfe des Fachmannes, des Therapeuten. Der wird ihm dabei helfen, aus den Träumen das Beste zu machen. Und das heißt, das eigene Leben durch sie deutlicher zu sehen und besser zu gestalten. Den Seinen gibt's der Herr im Schlafe. Unter diesem Titel hat Wilfried Rott über den Umgang mit Träumen berichtet. Sein Gesprächspartner war Friedrich Wilhelm Lindemann vom Zentralinstitut in Berlin. Und hier noch ein Programmhinweis. Am nächsten Sonntag wird ein Beitrag von Eike Christian Hirsch gesendet. Umkehr zum Leben. Wie soll das gehen? Vom Kirchentag zum Alltag.